Der südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Wiedervereinigung in Busan protestierte am 17. Mai hart dagegen, dass die Kommandantur der US-Truppen in Südkorea als Einführungsort des Jupiter-Plans, eines Biochemiekriegsplans der US-Armee, die Einrichtungen der US-Truppen am 8. Kai im Hafen von Busan gewählt und einen Plan für dessen Durchführung offiziell veröffentlicht hatte. Diese Organisation behauptete, die Zulieferung der lebendigen Milzbrandbakterien in den US-Luftstützpunkt in Osan, Bezirk Gyeonggi, im Mai des Vorjahres sei auch ein Teil von diesem Plan. Die Organisation bekritelte die Vorbereitungen der USA auf den Biochemiekrieg, der das Leben gefährdet.